Es geht schnellen Schrittes auf Forbidden Door zu. Der Knauf wurde quasi schon mal gedreht und wir haben einige Ankündigungen, Promos und eine kleine Vorschau, was uns erwarten könnte. Dynamite und Collision waren diese Woche relativ voll. Rampage, naja, die C-Show wie immer. Viel Spaß beim Hören! Hallo liebe Wrestling-Fans, willkommen bei der Elite Hour hier auf wrestling-infos.de. Mein Name ist Katte und bei mir ist Thorsten, he's back. Ja, ich bin wieder da nach leider einem Trauerfall in der Familie, der mich etwas beschäftigt hat, bin ich jetzt wieder am Start und freue mich auf die Elite Hour. Ja, konntest du denn alle sehen? Ich habe alle drei Shows gesehen. Aus genanntem Grund bin ich die Wochen vorher ein bisschen hinten dran gewesen, aber die aktuellen Shows, die wir heute als Thema haben, da bin ich orientiert. Na, wenn es Lücken gibt, dann fülle ich die gerne. Oh, das ist nett. Aber ich glaube auch, so viel hast du zwischendurch manchmal nicht verpasst, vor allem nicht bei Rampage. Obwohl ich muss sagen, also Rampage hat mir von den Matches her zumindest überraschend gut gefallen. Ja, es war halt nur wenig, was Stories angeht. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal die, naja, News. Ich habe zwei Sachen rausgeschrieben, die jetzt nicht so ganz furchtbar spannend sind. Einmal, Hangman Adam Page kommt zurück, hat wohl irgendwie eine persönliche Auszeit genommen. Ich dachte irgendwie, er wäre verletzt gewesen, aber naja, noch nicht so spannend. Aber was ich spannend finde, dass es gerüchteweise er als Heel zurückkommt. Elite? Naja, irgendwie war er ja vorher schon hier, ne? Also so die Auseinandersetzung mit Swerve zum Schluss, da hat er ja schon eindeutig die Heel-Rolle, ich sag mal, gespielt, ne? Und dann wäre es ja nur konsequent, dass sie ihn dabei belassen, weil als Face, das hatten wir jetzt lang genug. Es wäre mal interessant, ihn als Bösen zu sehen. Und seine Auszeit, hatte ich jetzt gehört, war, weil er halt jetzt ja auch von noch gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal Vater geworden ist und dann eben ein bisschen Familienzeit haben wollte. Ja, irgendwie sowas. Und wir hören es. Klein hat Redebedarf. Ja, kannst du dann den Namen am Ende einmal rausschneiden? Alles okay. Entschuldigung, war mein Fehler. Kein Ding. genau. Ja, was glaubst du denn, wenn er Heel ist? Geht er zur Elite oder macht er was Eigenes? Ich glaube, die Elite ist jetzt mit den vier Mann, die sie jetzt haben, doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Was ich glaube ist, da werden wir ja vielleicht nachher nochmal drauf kommen, es gab ja bei Dynamite die Situation, dass die Elite halt Swerve Strickland für ihr Blood and Guts für ihr Team engagieren wollte. Ne? Und der hat ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dankenswert abgelehnt. Und wenn jetzt ein Hangman da die Rolle übernimmt und den fünften Platz macht, er hat ja auch Elite-Vergangenheit, warum nicht? Ich denke auch. Also eigentlich wäre es der logischste Move, aber manchmal macht AEW auch das, was gerade dann nicht so erwartbar wäre. Ich bin mal gespannt. Würde ihn auf jeden Fall ein bisschen von Swerve weghalten, was ich gar nicht schlimm finde, weil Swerve hat gerade eigentlich genug zu tun. Und also ich finde, die Fehde sollte man auf jeden Fall nochmal aufgreifen, aber ein bisschen Zeit kann da schon gerne vergehen. Aber zusammen gut gearbeitet haben sie auf jeden Fall. Das war echt eine geile Chemie. Ganz genau. Und er wäre ja dann vielleicht auch, wenn er als Heel dann zurückkommt, vielleicht auch ein guter Herausforderer für die nächste Zeit. Ja. Mal schauen. Wer nicht zurückkommt, ist anscheinend Megan Bain. Sie war ja auch nie so wirklich da. Naja, so hatte man Auftritt, das war's. Aber anscheinend ist sie jetzt doch nicht All Elite. Jetzt ist sie irgendwie jetzt Free Agent. So ganz peile ich das nicht. Aber na gut, ich hätte sie gerne bei AEW gesehen. Andererseits, das Women's Roster ist jetzt schon zu voll für die Zeit, die sie bekommen. Und anscheinend heißt es nicht, je mehr gutes Talent da ist, desto mehr Zeit bekommen die Frauen, sondern desto mehr fallen andere hintenüber. Ja, das gleiche Syndrom wie bei den Männern halt, ne? Ja, nur, dass die Viel. Frauen in etwa ein Zwanzigstel der Zeit haben. Ja, das ist richtig. Aber auch das Roster überladen. Also, wenn man konsequent wäre und beide Roster oder das Overall-Roster ausdünnen würde, ich glaube, das wäre für die meisten gut und die restlichen könnten sich dann wieder independent engagieren oder andere Herausforderungen suchen. Weiß ich nicht, du brauchst ja schon eine große Anzahl an Gegnern, weil sieh mal Orange Cassidy, irgendwann sind dem auch die Gegner ausgegangen. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber ich fände es nicht schlimm, wenn sie es ein bisschen mehr splitten würden. Man muss ja jetzt nicht einen offiziellen Roster-Split machen, aber wenn man wirklich einige Leute eben für Rampage nur hätte oder nur für Collision oder nur für Dynamite, dann fände ich das ganz nice. Nee, das haben sie ja abgeschafft, nachdem Punk halt gegangen war, weil Ja, für gut. den ist ja Collision eigentlich nur gemacht worden. Ne? Und da sollte das ja so sein, mit konsequent einer Teilung. Ja, mal gucken, was die Zukunft da bringt. Ja, ich weiß nicht, ob sie das nochmal probieren, aber es sieht auf jeden Fall derzeit nicht so aus. Apropos Collision, das wird diese Woche am Donnerstag aufgezeichnet, aber am Samstag dann ausgestrahlt. Und über die letzte Woche, über die wir jetzt reden wollen, das war ja dann das Einjährige. Ich werde aber nicht chronologisch vorgehen heute, sondern ich habe es mal wieder nach Storylines sortiert, dass sich bis jetzt keiner beschwert hat, mache ich das einfach weiter, bis die erste Beschwerde kommt und dann gucke ich mal, ob ich denjenigen mag und die Kritik ernst nehme. Nein, ihr könnt gerne schreiben, ob das verwirrend ist oder nicht. Ich will ja hier auch nicht, dass euch der Kopf dreht bei unserer Wiedergabe. Aber ich finde es ganz nett, es so zu teilen, einfach weil man dann nicht so rausgerissen ist aus den Storylines, die splitten sich ja schon ganz gut über die Shows. Und da wir vorhin schon drüber geredet haben, ziehe ich es nach vorne, würde ich einfach mit der Elite starten. Thorsten, du hattest ja angekündigt, die Elite wollte Swerve Strickland für sich gewinnen. Das war gleich das erste Segment bei Dynamite. Swerve wollte eigentlich über sein Match gegen Will Ospreay sprechen. Das war eigentlich nichts Neues. Es war eigentlich nur eine sehr gute Promo fürs Main Event bei Forbidden Door. Und er sprach dann die EVPs an. Und diese kamen dann raus. Wie gesagt, sie luden dann Swerve zum Team bei Blood and Guts an. Also gleichzeitig haben sie da das Best of AEW-Team herausgefordert. Und die boten ihm ja sogar Schuhe an, die warf er dann ins Publikum. Also ja, ließen sich die EVPs natürlich nicht gefallen, griffen Swerve an und Acclaimed und Billy Gunn retteten dann Swerve. Boah, volles Brot verschwendet, fand ich. Es wäre einfach cool gewesen, hätte Tony Khan sie irgendwie dazu verdonnert oder so. Also zu einem Blood and Gut Match. Man hätte irgendwas Cooles auf jeden Fall zu so machen können. Ich fand, das war nebenbei und irgendwie weird, das ganze Segment. Ja, es ist jetzt etwas seltsam. Tony war ja out of order wegen seiner Halsgeschichte. Aber er ist ja jetzt wieder da. Er sitzt ja auch Backstage in der Gorilla-Position. Ne? Und er ist der Boss. Er steht über den EVPs. Warum lässt er sich von denen so auf der Nase rumtanzen? Ne? Ich meine, ich finde es schön, dass sie jetzt für Christopher Daniels da als Spokesperson für Tony Khan da eine Rolle gefunden haben. Da muss Tony auch nicht selber andauernd rausrennen, weil so, wir wissen ja, das sind jetzt nicht so seine Stärken, frei zu sprechen. Aber ich sag mal, es ist mir im Moment ein bisschen komisch, wie er seine Rolle als Boss definiert. Ja, man weiß halt jetzt nicht, wo die einzelnen oder wie die Machtverhältnisse sind, weil zum einen haben jetzt die Bucks selbst dieses Blood and Guts Match ins Leben gerufen und gleichzeitig, das kann ich ja kurz noch erklären, kam hinterher dann Christopher Daniels mit der Ankündigung raus, dass Jack Perry sein Match jetzt genau hat. Also es war ja schon angesetzt, aber es war ja nicht geplant, wann das ist. Also dann wieder eingreifen kann und wieder was bestimmen kann. Also zu welchem Teil können The Elite was bestimmen und zu welchem Teil jetzt Tony Khan, der ja der eigentliche Geldgeber ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, eben, so wie du sagst. Also, er wäre der Boss und es wäre ja eine super Story gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel das so, wie du eben meintest, gemacht hätte, dass zwar die Elite rauskommt und Swerve für sich gewinnen will. Ich meine, der World Champion im Stable, das wäre ja auch was. Ne? Und dass dann eben ein Christopher Daniels die Party springt und sagt, hier, ey, Tony hat jetzt bestimmt, gibt ein Blood and Guts Elite gegen Team AEW. Ne? Und dann wären die Bucks ausgeflippt und hätten da rumgezetert und hätten sich aber am Ende, weil Tony ist der Boss, in ihr Schicksal fügen müssen. Irgendwas. Okay, aber auf jeden Fall ist es so sehr unerklärt, warum jetzt wer was machen darf. Ich fände ja auch eine Erklärung eigentlich ganz cool, wenn man sagt, so Tony hat schon die Oberhand, aber die EVPs halt, sind halt irgendwie Shareholder und er muss sie ja auch irgendwie ein bisschen einbinden, dass er ihnen sozusagen ein bisschen Freiraum lässt, aber wenn er zu sehr genervt ist, dass er in der Sekunde dann eingreift oder so. Das hat man ja später dann auch nochmal gehabt. Ja, aber man müsste es halt irgendwie mal ein bisschen erklären. So muss ich ganz schön mein Hirn ausschalten. Ja, ist irgendwie unrund, ne? Also das könnte man besser erzählen, auch wenn man jetzt die grundsätzliche Richtung beibehält, finde ich. Genau. Ja, genau. Ich hatte ja gerade gesagt, Christopher Daniels hat dann angekündigt, dass Jack Perry das Match spontan hat. Der war dann nicht so ganz dafür angezogen und dann irgendwie doch. Auf jeden Fall war es das TNT Championship Qualifier Match gegen Dustin Rhodes. Das wussten wir ja schon. Natürlich hat Jack Perry gewonnen mit einem Knee Strike nach etwa 10 Minuten. Und das war auch wirklich ein gutes Match, wobei ich sagen muss, dass ich das Ende doof fand. Ich habe nicht verstanden. Habe ich auch nicht. Weil ich habe nicht verstanden, warum sich Aubrey weggedreht hat. Das wirkte einfach unfassbar dumm. Oder? Es stand im Drehbuch. Naja, das sind immer so die Sachen, wenn dann der Referee zwar das genau das macht, was in dem Moment gebraucht wird, aber dabei dann irgendwie blöd, dass die Kameraeinstellung halt unvorteilhaft war. Na, vielleicht liegt es einfach daran. Hätte man das über eine andere Kamera in dem Moment gefilmt, dann hätte es vielleicht nicht so blöd ausgeschaut. Hätte man aber vielleicht auch gar nicht gebraucht. Also ich meine, Dustin Rhodes kann Jack Perry von seinem Standing her derzeit auf jeden Fall so besiegen. Also weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen cheaten, aber nicht so krass. Also das fand ich jetzt irgendwie ein Downer für das Match, aber ich fand es trotzdem gut. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie fit das denn einfach noch ist. Und Jack hat sich wirklich gemacht. Das finde ich echt Ja, cool. das auf jeden Fall. Also dem hat das definitiv gut getan. Auch seine Zeit in Japan, bei New Japan. Naja, also sein Wechsel auf die Heel-Seite war genau das Richtige für ihn. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Sache gab es da noch bei Dynamite, dann die Ankündigung von CD, dass die Elite sich in Eliminator-Matches beweisen müssen und dass Eingriffe sind natürlich nicht verbannt, aber die Leute, die normalerweise um den Ring stehen, also dass die anderen von der Elite nicht dabei sein dürfen. Okay, da wieder Machtverhältnisse, keine Ahnung. So was Ähnliches gab es, wo ich die Machtverhältnisse wieder nicht verstanden habe, gab es auch bei Collision, da gab es nämlich ein In-Ring-Segment mit Acclaimed und Tony Schiavone. Acclaimed haben von den Young Bucks hier eine Geldstrafe von 5.000 € erhalten, Dollar, weil sie sich abfällig über sie eben geäußert haben und Bowens meinte, dass sich die Bucks nicht so auf solche Nichtigkeiten konzentrieren sollen, sondern eben auf die Tatsache, dass er und Kester das erfolgreichste Tag-Team sind. Lässt sich darüber streiten, aber er hat es gesagt. Und sie wollen sich die Tag-Team-Titel wiederholen, auch wenn das eben heißt, die Young Bucks zweimal zu schlagen. War ein bisschen Chaos, weil es soll ja ein Eliminator-Match sein. Und Kester ist da zwischendurch, hat es irgendwie zwischendurch zeitlich vergessen, aber am Ende wusste man, was es ist. Plus es wurde ja vorher, also in der Dynamite-Ausgabe von Christopher Daniels gesagt, dass das Eliminator-Matches sind. Kester wollte dann rappen, aber Brandon Cutler hat es unterbrochen. Der wollte dann noch eine Geldstrafe gegen. Das unterbrach dann aber Christopher Daniels und sagte, dass Tony Khan die Strafe sogar rückgängig macht und Bones sein Geld zurückgeben will. Cutler stellte sich dann in den Weg, aber Daniels schlug, ich glaube, das war das eine Art Klemmbrett. Ja, Klemmbrett. Ha, ja, ja. Beim Aufschreiben ist mir kein deutsches Wort dafür eingefallen. Ich habe das Englische aufgeschrieben und jetzt ist mir gerade das deutsche Wort eingefallen. Na gut, auf jeden Fall haben die Eclaims dann Cutler noch dieses ihren Sesame Timber Move verpasst. Und ja, keine Ahnung. Also ich verstehe die Machtverhältnisse nur. Das ist irgendwie ein ziemlicher Clusterfuck, finde ich. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es irgendwie Spaß macht. Man muss halt wirklich nur krass sein Hirn ausschalten und nicht überlegen, warum, wer, welche Matches bekommt, warum Tony Khan manchmal was machen darf und manchmal nicht oder die Bucks manchmal was machen dürfen und was nicht. Da darf man nicht so sehr drüber nachdenken. Aber an sich finde ich die Idee ziemlich cool, diesen quasi Civil War bei AEW. Ich hatte mit den Bucks in ihrer neuen EVP-Rolle zu Beginn so meine Probleme. Als sie da immer Backstage rumgerannt sind und hier Feind und da, zieh dich mal ordentlich an und so, weil es da keine Entwicklung gab. So, jetzt, wo der Stable so am Laufen ist und sie dann auch wirklich ernsthaft ihre Macht missbrauchen, gefällt mir das auch wesentlich besser. Ja, ist auch hier Chaos. Und ich fand das von Max Kessler ein bisschen komisch. Also er hat sich und Anthony Bones als das erfolgreiche Tag-Team bezeichnet. Die Bucks sind dreifache Tag-Team-Champions. Ne, die Bucks haben Heavyweight-Titel. Aber Acclaimed hatten doch auch den Dreierbelt. Hatten die Bucks den nicht auch schon? Ich glaube mit Kenny zusammen. Oder mit irgendwem zusammen. Ist halt so. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade einfach überlegt, warum er das sagen könnte. Aber na gut, er ist einfach von sich überzeugt. Ja, okay, das wollen wir ihm zugestehen. Und sie sind ja auch ein gutes Tag-Team. Na, und schön war, endlich auf Brandon Cutler mal wieder zu sehen, der jetzt einen Bart bis zu den Kniescheiben hat. Ja. Ich glaube, das war das erste Mal, also zumindest, wo ich ihn jetzt so bewusst seit Monaten wieder wahrgenommen habe. Ah, so, deswegen habe ich gerade gestoppt, die waren sogar zweimal Titelholder. Ja, siehst du, sag ich doch. Und sogar, siehst du, also somit sogar einmal mehr als... Weil ich war gerade total verwirrt, ich wusste, dass sie das erste Mal waren, habe ich mir überlegt, aber warte mal, die haben doch auch irgendjemanden besiegt und dann ist mir aufgefallen, die waren auch nach dem ganzen Punk-Debakel waren sie dann wieder Champion. Ja, ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee kommen, dass sie so erfolgreich sind. Wahrscheinlich, weil die Fans sie einfach mehr mögen als die Bucks. Weiß ich nicht, ob das jetzt gerade zutrifft. Sie sind ja schon ziemlich abgekühlt. Ja. Wenn wir das so nennen. Ja. Also so die große Welle ist es jetzt im Moment nicht mehr, aber ich finde, sie haben zumindest im Moment, bejubeln sie die Fans noch mehr als die Bucks. Das meinte ich jetzt damit. Ja gut, das ist ja nicht schwer, das andere sind ja Heels. Richtig. Okay. Wollen wir die ganze Elite-Sache hinter uns lassen? Oh ja. Ich hatte ja gerade schon über das TNT Title Qualification Match von Jack Perry geredet und ich habe es in die Elite Story gepackt, aber es gibt ja diese TNT Title Matches, um den Number One Contender festzustellen. Nee. Und die Teilnehmer am Ladder Titel Match. Ja, ich bin gerade am Ladder Match, genau. Adam Copeland ja meinte, ich muss mal vom Cage. Teilnehmer. Genau. Heißt das. Gerade irgendwie Wortkotze. Also die Teilnehmer für das Ladder Match festzustellen. Genau, also Jack Perry steht ja schon fest. Und da gab es noch ein weiteres Match. Und zwar mit Dante Martin und So, das ist Recherche, liebe Zuhörer. Nee, warte mal, hä? Ich bin jetzt gerade total in der Zeile verrutscht. Ich bin gut. Ich dachte mir, ich springe jetzt einfach mal und dann bin ich in die falsche Ecke gesprungen. Und habe irgendwas gelöscht anscheinend. Na, wie heißt er denn? Lee. Lee Moriarty? Danke. War der das hier? Ach Gott. Warte mal, das war. Wir machen on the fly nachlesen, weil Katha ein bisschen doof im Hirn gerade ist. Aber das war doch das. Warte mal. So, ich schau mal Das war mit. bei Collision, genau. Das gab ja vorher noch das Interview mit Dante Martin, Topflight, wo, dem Interview mit Arcadia Aura. Und da kam dann Leo Rush plötzlich dazu und wünschte Dante Glück. Die waren ja mal ganz kurz zusammen im Tag-Team und dann hatte er das Match gegen Lee Moriarty. Ach, guck mal, da steht der Name ja doch. Ich kann nur nicht lesen. Also, auf jeden Fall, logischerweise hat das Match Dante Martin gewonnen mit seinem Frog Splash. War auch ein ganz nettes Match, aber ich meine, in dem Fall war auch schon wieder das Ende, finde ich, sehr eindeutig. Ja, Lee Moriarty hat halt im Moment auch nicht wirklich ein Standing, ist mit der Shane Taylor Promotion eher auch so ROH-Material im Moment, obwohl er zu viel mehr fähig wäre. Ja, es ist irgendwie, also ich hatte erst das Gefühl, dass man mehr aus ihm machen will und jetzt ist er irgendwie ein bisschen bei Shane Taylor halt geparkt. Wobei ich die Gruppierung jetzt gar nicht so doof fand. Die haben ja dann hinterher auch angegriffen und Dante wurde dann von seinem Bruder Action Andretti und Leo Rush gerettet. Wie findest du, dass Leo Rush sich denen anschließt? Ich finde das eigentlich ganz cool, weil er hat ja sowohl mit Dante Martin, zumindest bei AEW, und mit Action Andretti außerhalb von AEW Geschichte. Das finde ich cool. Leo Rush ist ja in letzter Zeit auch bei TNA öfters aufgetaucht. Da hat er mir sehr gut gefallen. Und ich sag mal, der wäre jetzt für AEW, wenn er ein bisschen länger bleibt, auch eine interessante Ergänzung fürs Roster. Er muss halt irgendwie seinen Shit zusammenbekommen, weil ich glaube, der wäre schon viel weiter, wenn er nicht diese, weiß ich nicht, ob es eine schlechte Arbeitsmoral ist oder aber einfach ein sehr streitbarer Charakter an sich ist, es ein bisschen schwierig, Ja, weil er hat so seine Historie, als er zum Beispiel mal die Karriere an den Nagel hängen wollte, um Rapper zu werden, oder seine Musikkarriere, der er nebenbei wohl noch betreibt, zu pimpen. Ja, und das hat dann wohl nicht so gut geklappt. Dann ist er wieder zum Wrestling zurückgegangen. Also er sollte eine konsequentere, professionellere Arbeitseinstellung an den Tag legen, dann wäre er wahrscheinlich schon viel weiter, da hast du wohl recht. ja, er vielleicht ist, weiß ich nicht, scheint auch sehr emotional geleitet zu sein. Vielleicht macht es das ein bisschen schwieriger, mit der Business-Seite des Wrestlings zu agieren, weil es hilft ihm auf jeden Fall beim Wrestlen. Ich habe ihn ja auch live gesehen bei 16 Karat Gold und er ist schon Charakter. Also er ist im Ring auch absolut überzeugend und extremst cool. Also Ja, definitiv. An Talent mangelt es ihm nicht. ja. Gut, nächste Storyline. Dachte ich mir, wir machen mal etwas, was dir gefällt als nächstes. Und zwar die Don Callis Family inklusive, ja, Chris kann man nicht sagen, aber es ist gerade so ein bisschen ein Mashup. Also wir haben Orange Cassidy gegen Trent Barretta. Trent Barretta ist bei der Don Callis Family. Und Chris geht auch irgendwie gegen Orange Cassidy. Deswegen geht jetzt Willow mit Orange Cassidy. Also wir haben ein bisschen GZSZ bei AEW. Ohne Witz, das ist jetzt so, gerade wie du das so beschrieben hast, habe ich auch gerade so gedacht. Also die GZSZ-Musik kam mir gerade so in Ich habe das nie gesehen, deswegen weiß ich gar den. nicht, wie die Melodie Nee, geht. aber das war jetzt auch, ich habe es vor Jahrzehnten mal ein bisschen geschaut, aber also genau, so rote Rosen, Soap-Opera, bla. Ne? Genau. Ja, konsequent. Also es ist nachher natürlich so gekommen, wie man sich's bei den beiden auch sehen konnte, dass natürlich Trent Barretta und dann Chris Statlander die Seiten wechseln. Wobei natürlich der größere Bang gewesen wäre, wenn sich zum Beispiel ein Orange Cassidy tatsächlich der Don Callis Family angeschlossen hätte. Ja, aber das hat ja keiner geglaubt. Ja, gerade deshalb. Und Das wäre, Ja. ne? Aber nun gut, es war das Offensichtliche, wir wussten alle, was passiert und naja, nun Ja, ist und so hatten das. wir dieses lustige Team aus Orange Cassidy, Kyle O'Reilly und Mark Briscoe. Gab ja vor dem Match noch ein kleines Interview. Da ging es eigentlich um den Angriff der Don Callis Family von Collision vorletzte Woche. Da kam Willow dann dazu und zeigte nochmal eben, dass sie hinter Orange Cassidy steht. War aber auch nur eine kurze Einführung quasi für das spannende, den spannenderen Teil des Six-Man-Tag-Match, das tatsächlich dann Roderick Strong und die Don Callis Family, bestehend aus Konosuke Takeshita und Kyle Fletcher gegen Kyle O'Reilly, Mark Briscoe und Orange Cassidy, wie schon gesagt, dann gewinnen konnten. Fletcher konnte Briscoe nach dem Piledriver gewinnen. Das war eine gute Viertelstunde. Sehr unterhaltsames Match. Ich mache das hinterher gleich noch hinterher. Nach dem Match griff dann natürlich Trent Barretta Orange Cassidy an, während die Don Kennis Family sich auf Briscoe stürzte und Undisputed Kingdom O'Reilly festhielten, um ihn von Strong festzuhalten. Die Musik von Willow Nightingale ertönte dann, aber statt ihr kam Chris Statlander raus und warf Willow einmal auf die Rampe. Stokely verkündete dann, dass sie das nächste Mal nicht auf der Rampe, sondern im Krankenhaus landen würde. Jetzt hatten wir alle Teilnehmer einmal im Feld. Es ist ein wenig verwirrend, aber ich mag, dass die Story multilayered ist, weil dann kann man auch sehr coole Kombis machen. Aber ja, das Hauptding ist ja immer noch Orange Cassidy gegen Roderick Strong. Wird da wohl früher oder später nochmal ein Einzel geben? Ja, das muss ja eigentlich kommen, ne? Ja. Ich finde, Orange wäre auch ein legitimer Herausforderer für den. Ach nee, den hat ja jetzt Will Ospreay, Entschuldigung. Siehste, das passiert, wenn man mehrere Wochen nicht schaut. Alles gut. Wenn er auf den International Title, dass er immer wieder drum antreten darf. Ich finde das gut, dass der Titel raus aus dem, raus da, aus dem Thema ist, weil so ist die persönliche Fehde halt im Vordergrund. Ich meine, wo landet Kyle O'Reilly? Wird er sich doch noch an Disputed Kingdom anschließen? Ich hoffe nicht. Echt? Ich hoffe es, weil O'Reilly ist gerade so Nee. lame. Und ich habe kein Problem, ist mir doch egal, dann ist es halt eine glatte Kopie von NXT. Es hat bei NXT funktioniert, warum sollte es bei AEW in einer anderen Form nicht funktionieren? Weil ich das ganze Undisputed Kingdom nicht brauche. Das ist von Anfang an eine Totgeburt. Die Verletzung von Adam Cole war der Tod dieser Gruppierung. Ja, da kann man sie neu auflegen lassen, wenn man das neu macht. Ich meine, okay, an den Namen gewöhnt man sich irgendwann. Aber mit O'Reilly im Team und wenn Adam wieder fit ist, boah, das kann schon echt geil werden. Auch bei AEW. Na, ich bin noch nicht so Oh, kommen überzeugt. die gegen House of Black oder weiß ich nicht, es gibt sehr viele coole Kombis. Es sind, okay, wir haben sehr viele Heel-Stables halt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber macht doch nichts. Man kann ja auch in dem Fall dann hier gegen hier machen. House of Black kannst du als Naja, hin und her springen lassen. House of Black macht ja jetzt Heel gegen Heel, ne? Die haben Ja. ja jetzt auch ihre Herausforderer. Ja, und in dem Fall sind sie dann halt mehr Faces. Ich glaube, die sind witchy genug, dass es genauso wie bei Blackpool Combat Club gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall, mich würde es freuen. Na gut, ich bin noch nicht so überzeugt, aber jetzt auch nicht total anti eingestellt, also convince. Also ich würde es vermuten, weil bei Collision gab es ja dann auch noch die Story. Kyle O'Reilly hatte ja noch ein Match gegen Anthony Henry und das gewann er mit seinem Armbar und da war Roddy ja als Kommentator mit dabei und hat ihn dann am Ende quasi, hat ihm sogar applaudiert auf jeden Fall, hatte ihm zugenickt. Er hat applaudiert, da. Ich habe es mir aufgeschrieben. Na, wer weiß, ob das nicht nochmal auf dem Einzelmatch der beiden hinausläuft. Das wäre so meine Prognose im Moment. Weiß ich nicht. Ja, Mal aber das gucken, ist wer recht hat. ja eben, ne? Also es ist doch schön, wenn mal irgendwas nicht arg so klar voraussehbar ist, wie es sonst normalerweise ist. Ja, einiges. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Was sehr vorausschaubar ist, ist die Storyline Rouge gegen MJF, weil Rouge hat ja bei Dynamite ein Squash-Match, nachdem er sich das Mikro geschnappt und das Publikum naja, mehr oder minder beleidigt. MJF kam dann raus und da gab es einen Brawl bis in den Backstage-Bereich. Dort konnte dann MJF Rouge durch einen Tisch werfen und schließlich kam dann eine Tonne an Security und Wrestler, die die beiden auseinanderzog. Und Excalibur verkündete, dass es nächste Woche, also diese Woche, zu MJF versus Rouge bei Dynamite kommt. Ein Match ohne Werbeunterbrechung. Wie obvious ist es, wer da gewinnt, aber ich finde den Aufbau trotzdem gut. Das ja, meine Frage ist, warum bringt man das schon bei Dynamite? Das wäre doch ein, ich sag mal, ein super Match für die Zero Hour von Forbidden Door. Und Rouge hat ja, glaube ich, auch die CMLL-Vergangenheit. Und dann wird das ja auch zur Thematik des Events ein bisschen passen. Ich habe keine Ahnung, Na, ich glaube, warum sie als. das machen. Ja, eben. Ne? Also so wie sie es aufbauen, wäre das ja eigentlich eher so das erste große Rückkehrmatch von MJF, also nach seiner Verletzungspause. Und das ist eigentlich für eine Dynamite zu klein. Also das sollte er größere Bühne bekommen. Vielleicht versuchen sie auf die Show aufmerksam zu machen, weil. Nee, ist ja auch noch nicht die Go-Home-Show für Forbidden Door. Vielleicht wollen sie die Ratings pushen, weil die in letzter Zeit nicht so gut sind. Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Logik dahinter ja auch nicht. Wir werden wohl Mittwoch abwarten müssen, um herauszufinden, was das soll. Weil es ist ja wirklich. Oder sie machen es nicht, weil es zu eindeutig ist, dass MJF das Match gewinnen muss. Oder es gibt einen Eingriff. Rouge hat ja quasi noch eine Faction hinter sich. Rein theoretisch. Ja, müssen wir mal schauen, was aus seinem Bruder und aus Mr. Vance wird. Die sind ja in letzter Zeit auch nicht oft aufgetreten. Und es gibt noch die CMML-Dudes. Die sind hier auch gerade da. Das ist richtig, genau. Na, mal schauen, was da passiert. Ja, wir hatten ja, warte, das würde ich zwar ganz am Ende machen, aber ich kann ja scrollen. Plus, das war sowieso was, was ich außerhalb der Storylines geschrieben habe. Es gab ja bei Collision, das war das dritte Match, Heshisero gewann ja gegen Dalton Castle. Das war eigentlich ein reines Showcase für ihn. Und na, hinterher gab es dann eine Attacke der Heels und Save von Garcia und Matt Menard. Das passt nicht ganz so, aber rein theoretisch wäre Hechicero was für Rouge Stable. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Aber Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, Hechizero ist aber halt nicht bei AEW unter Vertrag, ne? Und wenn na man es gut. dann ernsthaft betreiben wollte, sollte er ja schon auch dauerhaft verfügbar sein. Weiß ich nicht, bei Stables finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Funktioniert bei New Japan doch auch. Ja, aber von New Japan ist auch ein Sonderfall. Mal ganz ehrlich, also. AEW kannst du ja mal probieren, why not? Ja, definitiv. Man könnte es ja auch so aufbauen, dass Rouge sich jetzt halt auf seine Wurzeln besinnt und jetzt sagt hier, er fährt ja jetzt auch die Schiene. Ich bin der mexikanische Superwrestler und Amerikaner können alle nichts, sind alle scheiße. Na? Dass er dann sagt, okay, irgendwie für Forbidden Door da, ich sag jetzt mal, entweder dieses Einzelmatch oder irgendwie ein Teammatch, wo sich beide noch Leute holen und dann kann ja Rush sagen, hier, ich gehe nach Mexiko zu CMLL und hole mir da die besten Leute ran und dann MJF, du holst dir die besten, die du finden kannst und dann geht's los. Na, also das wäre ja so eine Idee und dafür braucht man dann ja nicht die so Leute wie Hechicero jetzt unter Vertrag nehmen. Das kann man dann ja für diese kurze Zeit dann als Storyline verkaufen. Und Es danach muss auf geht. jeden Fall irgendwas passieren, weil wenn jetzt Rouge einfach gegen MJF verliert, dann ist er ja auch schon wieder weg. Das ist richtig. Also das ist wieder so dieser Ritt auf der Rasierklinge. Na? Also dass man genau das richtige Booking findet, damit beide da jetzt ihren Vorteil draus ziehen aus der Konfrontation. Aber wir sind uns trotzdem beide einig, dass MJF gewinnt. Definitiv. Also Rouge, er gefällt mir zwar, ne, hat er schon bei ROH, aber MJF ist halt jetzt im Moment halt ja, instant wieder top of the company. Na, und also der muss das gewinnen und dann gleich wieder ein großes Programm gegen im Main Event bekommen. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich noch auf den Owen Hart Cup, das ist so die größte Story, die wir gerade haben. Gab ja Querfeldankündigung, wer teilnimmt. Ich war am meisten ehrlich gesagt happy mit Shingo Takagi. Das Video gab es bei Dynamite. Das habe ich mir schon so gedacht. Du warst wahrscheinlich mit dem nächsten, den ich benennen will, am glücklichsten. Pac gab es eine Teilnahme, nämlich Oh auch bei Dynamite bekannt. Gab da eine ja. Backstage-Promo, wo er meinte, er sei der Bastard und keine Bitch. Das fand ich irgendwie schön. Er Das hat irgendwie eine Serie an Niederlagen, aber er habe seine Wut wiedergefunden und die durfte er dann auch bei Rampage zeigen, weil er gegen Jay Lethal gewonnen hat. Wie jeder andere auch, aber auf jeden Fall hat er mal gewonnen. Ist das nicht traurig? Jay Lethal, der noch immer Rekordhalter, längst amtierender ROH World Champion und gleichzeitig auch der Einzige, der über längere Zeit den ROH World und den TV-Titel gleichzeitig gehalten hat. Was ich beim Owen Hart Cup sowohl bei den Herren als auch bei den Damen eine endlos geniale und simple Verbesserung finde: Die Sieger bekommen Titelmatches. Ja, das auf Und jeden nicht Fall. nur einen beknackten, Entschuldigung, Pokal oder Ja, Gürtel, der dann nie wieder auftaucht. warum sollte man sich so die Mühe machen, um so einen blöden Pokal zu gewinnen? Nee, das ist, finde ich, schon Title Shot, ist schon eine wesentliche Verbesserung. Das macht das Ganze auf jeden Fall belie mehr believable und ich finde die Teilnehmer bis jetzt auch ganz gut. Soll ich die anderen jetzt auch nochmal kurz runterratschen? Ja, Wir hatten klar. bei Rampage, hat Harley Cameron gesagt, Saraya müsse auf jeden Fall dabei sein, weil sie hat ja letztes Jahr bei All In schon den Titel gewonnen, einen Women's Title. Und bei Collision gab es ein Video von Hikaru Shida. Also haben wir, ich fasse mal zusammen, bei den Frauen Chris Statlander, Willow Nightingale, Mariah May, Saraya und Hikaru Shida. Und bei den Männern ein paar weniger, Bryan Danielson, Shingo Takagi und Pac. Habe ich jemanden vergessen? Nee. Das müssten derzeit alle sein. Ja, das ist also definitiv auf jeden Fall ein interessantes Teilnehmerfeld, wo man jetzt bis dato bei beiden Turnieren jetzt nicht von vornherein sagen kann, der oder die beiden machen es unter sich aus. Nee, jeder von denen hätte zumindest eine minimale Chance. Ich meine, Hikaru Shida sehe ich jetzt nicht, auch wenn sie wirklich gut ist. Aber Saraya mit, dass die Show in Addis All in England ist. Mariah May vielleicht, um Toni Storm da rauszulocken. Gut, sicher nicht ganz. Willow Nightingale könnte super sein, mit dem, was sie an Popularität hat. Und Chris Statlander als neu geturnter Heel auch. Also, ja, es wäre alles möglich und das ist cool. Ja, wobei Mariah May ja, ich glaube nicht, dass sie das Turnier gewinnt, Nein. weil sie hat ja jetzt dann ihren großen Climax bei Forbidden Door, wenn Tony gegen Mina um den World Title antritt. Na, und Mariah sozusagen dann echt die zwischen den Stühlen setzt. Oder, was ja jetzt auch interessant wird, es wird ja nächste Woche, wenn ich das recht erinnere, oder diese Woche genauer gesagt, das Contract Signing oder zumindest ein In-Ring-Treffen der beiden geben, was von Mariah moderiert wird. Und das ist echt dann halt spannend. Wo wird sie am Ende stehen? Team Tony oder Team Mina? Ja, können wir mal kurz durchgehen. Das Women's World Title Geschehen ist ja eigentlich auch ganz spannend. Wir haben bei Forbidden Door Toni Storm gegen Mina Shirakawa. Da gab es einmal ein Hype-Video von Mina Shirakawa, das eigentlich so die Freundschaft zu Mariah May dargestellt hat. Das war sehr cooles Bildmaterial von Stardom. Das Video hat mir richtig gut gefallen. Dann gab es dieses Backstage-Interview von Renee Paquette mit Storm, May und Luther, wo sich dann May bei Storm bedankt hat für ihre Teilnahme am Owen Hart Cup. Also Storm hat es ihr ermöglicht. Und da hat sie dann, was du gerade gesagt hast, angesprochen, dass es ein Contract Signing geben soll, weil Mina nächste Woche da ist und May würde den Host meme und Storm war wundervoll genervt. Ja, sie ist gut in ihrer Rolle. Auch Ja. wenn die vielleicht langsam ich sag mal, eine Evolution gebrauchen könnte, irgendwie eine Aufwertung, eine Veränderung. Ja, wollen wir sie noch lange als Champ sehen? Und sie ist ja nicht mal gut als Champ gebucht. Man muss mal sagen, sie hatte ja die Woche, also Toni Storm hatte diese Woche auch ein Match gegen Alex Windsor. Und Was zwar, sehr gut war. das war sehr gut, aber das war bei Rampage. Wann hatte, also es war ein Non-Title-Match, alles noch in Tüchern, aber trotzdem, der Champion hat bei der C-Show ein Match. Das ist auch mal eine krasse Aussage. Ja, Und der das ist. Champion war im letzten Pay-Per-View auch nicht der Main-Event oder im Main-Event geschehen überhaupt. Also, das zeigt schon, wie wenig Toni Storm in der Rangfolge der Titel steht. Also der TBS-Titel ist größer gefühlt als der World-Titel. Naja, Mercedes Moné, sage ich nur, ne? Ist vielleicht overall noch der strahlendere Damenstar im Roster. Ja, aber es ist halt blöd, dass sie dann Midcard-Titel hat. Aber man muss, du hast es gerade schon gesagt, das Match war trotzdem sehr cool. Ich mag Alex bei ihrem Tag-Match vor 3 Wochen, glaube ich, war, da konnte sie noch nicht so viel zeigen, aber sie ist eine richtig gute Wrestlerin. Letztes Jahr? Ja, war sie bei RevPro ja auch Champion und hatte da einige starke Matches und oh ja, das Dog-Collar-Match. Ich weiß nicht, kann man das irgendwo sehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, guckt es euch an. Das war richtig cool und sie wäre eine absolute Bereicherung für AEW und sie hilft auch gleichzeitig, dass Ospreay glücklicher ist, weil ist ja seine Freundin. Genau. Also glaubst du, wenn man sie unter Vertrag nehmen würde, dass die beiden dann noch fest in die USA ziehen? Weil ich glaube, also im Moment macht Will das ja so, dass er immer zwischen UK und USA hin und her reist. Ne? Und ich glaube, der Hauptargument ist ihm da die Familie. Und wenn er die Ja, dann mit rüber holt. weiß nicht. Ich weiß nicht so viel über die. Ich weiß nur, dass Alex einen Sohn hat mit ihrem verstorbenen, ich weiß nicht, waren die verheiratet, Freund, auf jeden Fall, der hat sich ja umgebracht. Und ob die jetzt ihr Kind dann nochmal durch die halbe Welt schleppen will, weiß ich nicht. Das war ja wahrscheinlich schon traumatisierend genug. Aber das müssen die entscheiden. Ich kann da keine Aussagen drüber treffen. Ich kenne die ja nicht persönlich. Wäre natürlich leichter für die Reiserei, aber ja, müssen sie dann wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob Alex jetzt Lust hat, Vollzeit wieder zu wresteln. Ja, Woanders. aber zumindest ist sie ja nicht abgeneigt, ab und zu mal mit rüber zu kommen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Ja, genau. Es war jetzt schon das zweite Mal. Also, auf jeden Fall, das Match war cool. Ich hoffe, das hat einen gefallen. Dann Also, gibt's wenn ihr Rampage nicht gesehen habt, weil die wenigsten neuerdings Rampage sehen, das Match kann man wirklich sehen. Das war so das, für mich mein Highlight bei Rampage. Ja, also wie gesagt, das hätte ich ja zu Anfang schon gesagt, Rampage war überraschend gut. Ja, nur wieder, naja, also das Ja, erste Match war halt der, geil ne? und das letzte Match, wobei, sorry, ich finde Pack gegen Liesel, ja, war nett, aber es war so, beide Matches waren so richtig, richtig klar, wer gewinnt. Ja, das, Mai, das ist halt so. Und dazwischen gab es ein paar Squashes, die uninteressant waren. Das war's. Und das Problem ist halt, dass bei Rampage die Rampage-Storyline Saraya gegen Ruby halt wegfällt, weil Ruby jetzt schwanger ist und mit ihrem, ich glaube, sind die jetzt mittlerweile verheiratet, sie und Weiß ich Cool Hand? nicht. Naja, jedenfalls werden die beiden ja Eltern und sind jetzt ja aus dem Programm raus. Na? Und das war ja das Storyline-mäßig das Einzige, was bei Rampage so abgegangen ist. Ja, nicht mal eine gute Story. Ich war übrigens doof, es war nicht nur Squash, also es gab ja auch noch Rocky Romero gegen Shota Umino. Das war auch ein sehr gutes Eben, Match. sage ich ja. Ja. Haben wir das auch abgehakt? Das habe ich auch nirgendwo reingeschrieben, weil es keine Story ist, sondern einfach so stattgefunden hat. Wir hatten ja gerade schon, wenn wir mal zur Mercedes Moné springen, da gab es auch aber nur eine Kleinigkeit, die hat ja ihr Title-Match bei Forbidden Door gegen Stephanie Vaquer. Die ist ja von CMLL auch. Und da gab es ein kurzes Hype-Video zu Stephanie. Das war echt nice gemacht, aber auch nichts Neues. Und dann gab es noch ein Championship-Match tatsächlich. Und Mercedes Moné gewann dagegen Zeuxis. Ja, nach Moneymaker, nach etwa 10 Minuten. Das Match war okay, jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Weiß ich, weder besonders gut noch besonders schlecht, fand ich. Nee, eben halt typisches halt Vorbereitungsmatch. Success ist halt bei CMLL, glaube ich, die Tag-Team-Partnerin von Stephanie Vaqueur. Na, und insofern halt eine logische Aufbaugegnerin oder Trainingsgegnerin dann vor dem großen Match. Ja, aber dann gleich Championship-Match. Naja, du, ist halt so. Ja, aber ist doch komisch, oder? Also, Man, ganz so verstehe ich das Booking vom TBS-Title schon wieder überhaupt nicht. also mal ganz ehrlich, wenn man sich's ganz logisch anguckt, sind sehr viele Booking-Baustellen bei AEW in den mannigfaltigsten Regionen, und ich glaube, kaum ein Titel ist so richtig komplett hundertprozentig logisch straight durchgeplant. Ja, aber beim World Title kann man wenigstens nicht einfach hingehen und sagen so, hey, du hast gegen meine Tag-Partnerin bei einem Pay-Per-View ein Championship-Match. Kann ich vorher eins haben? Genau, und dann gewinnt sie, und dann heißt das große Titelmatch bei Forbidden Success gegen Stephanie Ja, Vaqueur. deswegen. Was für ein Bums. Ja, Aber na wie gut. gesagt, Und das war Logik, ja ne? sogar bei derselben Show. Also das Hype-Video von Stephanie Vaqueur und das Championship. Das war beides bei Dynamite. Ist ja Wie nicht mal war so, als wäre das andere bei Collision gewesen oder so. deine Losung ich glaube, bei der Elite-Storyline? Kopf aus und genießen. Ja, Hirn ausschalten. Genau. Gut. So, jetzt bin ich hier viel rumgesprungen und habe hier einzelne Fetzen noch. Wir hätten noch Hook und Samoa Joe im Angebot. Die sind ja jetzt ein Ding. Bei Dynamite griffen sie die Premier Athletes in der Umkleide an und später gab es dann das Match. Ein einfaches Tag-Match, das natürlich Hook und Samoa Joe nach kürzester Zeit gewinnen konnten mit einer Double Submission, also Red Rum und Coquina Clutch. Und ja, ich mag die neue Aggression. Hook und Joe griffen ja auch gleich beim Matchbeginn an. Es gab noch ein kleines Highlight, dass Shibata dann die Kamera hatte. Der ist ja irgendwie mit auch jetzt dabei. Okay, aber ich mag die auf jeden Fall. Ich mag die Aggression von Hook und Joe. Ich finde, das ist ein sehr cooles Team. Ja, finde ich auch. Ne, mit Shibata dabei sind. Also die drei würden jetzt so von ihrem Attire her auch so in Richtung BCC ganz gut passen. Also so vom Auftreten und von der Härte her. Also gutes Trio. Ich wusste gar nicht, dass die Premier Athletes noch unter Vertrag sind. Ich dachte, die wären weg. Auch Ja. wieder Wochen und Monate lang nicht aufgetreten. Und dann plumps waren sie auf einmal wieder da. Nicht ganz, man hat sie einfach noch nicht wahrgenommen, weil sie auch einfach nirgendwo gefeatured wurden. Also die haben ja keine Storyline oder irgendwas. Es ist ja einfach. Eben. Es sind ja einfach nur, ja, die zwei, drei Leutchen. Irgendwie ein bisschen Genau, traurig. genau Aber so die ist hatten es. echt schon dieses Jahr mehrere Matches. Man hat sie nur, obwohl, warte mal, einiges war bei Ring of Honor, ne? Naja, das kannst du ja nicht mitzählen, weil das kann man ja nur gucken, wenn man es auch tatsächlich Ja, aber abonniert immerhin hat. hatten sie ja letzte. War das letzte Woche? Vorletzte Woche? Wann hatten sie das Squash-Match gegen die Unbekannten? Gott, weiß ich nicht. Ja, letzte oder vorletzte Woche war das. Anfang Juni. Doch, das war vor, also das war nicht die letzte Woche, die wir diskutieren, sondern die Woche davor war das. Und da hatten sie immer ein Ach so. Squash-Match, das sie gewinnen Okay, gut. durften. Wie gesagt, da hatte ich ja aus Gründen nicht geschaut. Und dann war es ja noch mit diesen Namen, mit den Varsity Athletes und irgendwie Premier Athletes, wo Stefan und ich erstmal nicht wussten, wie sie jetzt heißen und benannt werden. Verwirrendes Ding, ey. Ja, wobei jetzt die Varsity Athletes, das war ja das erste. Und weil die Blondes sind ja auseinandergegangen, und der eine nennt sich jetzt König und Krebs bei NXT rum, und der andere versauert bei ROH. Und naja. Ja. Genau das. Die einzige aus den Varsity Blondes, die sich gemacht hat, ist eine Julia Hart. Ja. Dann, Was Negatives oder was Positives? Als Also, nächstes. wie viele Sachen hast du noch? Nur die beiden? Nee, ich habe bestimmt noch 8 oder 9 Sachen. Na gut, dann negativ. Okay. Der Learning Tree. Ah! Entschuldigung, wenn es ein bisschen laut war. Ich dachte, das machen wir lieber nicht ans Ende, deswegen habe ich sie in die Mitte reingeschrieben. Alles gut. Im Hintergrund hören Sie meine Katze, wie sie ihre Scheiße zuschabt. Es gab bei Dynamite, wirklich jetzt, der wusste das. Der hat Learning Tree gehört und dachte sich jetzt mal fett kacken. Okay, also es gab bei Dynamite eine TV-Time with the Learning Tree, begann mit Lobhudelei von Big Bill, als er, meine Fresse, die Scheiße ist schon weg, geh jetzt raus da. Himmel, Herrgott. Okay, begann mit Hodelei von Big Bill, als er Chris Jericho vorstellte, der Sokrates des Wrestlings. Naja, auf jeden Fall gab es da noch Gäste, und zwar Private Party. Den wollte Jericho dann beibringen, wie man richtig aufs Top Rope steigt. Dabei griffen dann Private Party allerdings an. Oh, ja, die richteten dann so ein bisschen Schaden an, wurden dann aber von Keith Lee und Big Bill am Ende verjagt. Ich dachte ja erst, Private Party schließen sich dem Learning Tree an. Jetzt gehen sie irgendwie dagegen. Ja, das heißt, sie verschwinden wieder in der Senke, oder er macht das Übliche, er besiegt sie und dann nimmt er sie im Learning Tree auf. Ja, ich weiß nicht. Learning Tree, bah. Es ist irgendwie das Thema Jericho und seine Stables bei AEW. Bisher waren sie gut. Also ich glaube, der Learning Tree wird der erste Stable, den Chris Jericho anführt, mit dem ich so gar nicht kann. Nee, das klickt bei mir auch überhaupt nicht. Also er hat so seine Momente, so ab und an mal lächle ich ein bisschen. Aber die meiste Zeit denke ich, wäre einfach nur geh weg da. Ja, da hast du recht. Also, ne. Und ich glaube jetzt, ein Big Bill und ein Brian Keith sind jetzt auch nicht so die Verstärkung, mit dem man so glaubhaft so ein Heel-Stable aufbauen sollte. Die kommen auch irgendwie von der, jetzt etwas böse gesagt, ROH-Resterampe. Ja, das ist nicht böse gesagt, das ist einfach sehr ehrlich. Danke. Okay, was wollte ich Positives? Ach so, genau. IWGP World Heavyweight Championship. Bei Dynamite gab es ein Video von Tetsuya Naito, der hatte ja beim Dominion Pay-Per-View von New Japan gewonnen und die Herausforderung von Moxley angenommen und gewonnen. Ich meine, der hat die Herausforderung angenommen, der hat dich gewonnen, der hat die Herausforderung angenommen. So. Und das Match gibt es dann bei Forbidden Door. Bei Collision gab es dann ein Match mit Moxley, und zwar ein Eight-Man-Tag-Match der Blackpool Combat Club, bestehend aus Mox, Brian Danielson, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli gegen Rocky Romero, Shane Haste, Mike Nichols und Leo Rush. Da durfte Mox dann mit seinem Death Rider gewinnen. Das war der Opener von Collision und sehr perfekt. Und nach dem Match versprach dann Mox, dass er Naito auseinandernehmen wird. Es ist jetzt noch ein sehr verhaltener Aufbau. Ich weiß nicht, ob jeder aus dem AEW-Universum so viel mit Naito anfangen kann. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, aber ich fand es schon mal guten Start. Das auf jeden Fall. Und es ist halt, ich sag jetzt mal, der größte Name, der im Moment bei New Japan noch Vollzeit antritt, weil ich glaube, ein Tanahashi, der macht ja auch nur noch Teilzeit, ne? Und alles andere, Okada, Omega etc. pp., die sind ja jetzt alle ganz weg von der Company. Es ist das größtmögliche Match um den Titel. Und ich glaube auch, dass Naito sich da den Titel dann zurückholt und Mox jetzt dann wieder AEW-Dinge machen kann und sich nicht mehr um das Gold kümmern muss. Und wie du erzählt hast, die Gegner, gegen die sie angetreten sind, also Leo Rush, der tanzt ja auch auf mehreren Hochzeiten, ne? Ja, naja, wenn sie ihn gerade da haben, ne, können sie noch einsetzen. Genau. Und er passt ja auch dazu, zu Ja, der Kombi. definitiv. Das ist ganz gut ausgesehen. Ich bin aber nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass Mox den Titel behält. Naito wäre als nächster Titelholder ja nicht nur auch unlogisch. Ich glaube auch, dass der Titelwechsel eher auf New Japan Territory stattfinden wird und nicht bei Forbidden Door. Okay, gut. Obwohl Forbidden Door so gesehen ja ein gemeinsamer Pay-per-view Ja, ist, aber nicht auf deren Ground, also nicht in also du meinst Japan. nicht, ne? Ja, okay, gut. Wann ist eigentlich Climax? Wann fängt das denn an? Wann ist das erste Match? Stell dir mal vor, Mox als Champion im Climax. Nee, ist er ja nicht. Also warte mal. Ups. Im Juli erst, okay. Ja, und was ist bei New Japan bis zum Start des Climax noch an großen Events angesagt? Gar nichts. Das ist noch das CMLL Fantastica Mania, aber das, Siehst du, dann müsste, wenn Mox den Titel bei Forbidden Door nicht verliert, und es ist ja, korrigiere mich eigentlich, traditionell so, dass der Champion auch am Climax teilnimmt, muss er ja eigentlich beim Climax dabei sein. Jo, das wäre eigentlich ganz cool. Noch. Ah, mal gucken. Wer dann? Ja, dann wäre es halt eben erst wieder hier im August. Nee, da ist ja auch das da. Boah, schwierig. Nee, vorher ist auch nichts. Dominion wäre jetzt halt perfekt gewesen. Tja, gute Frage. Eben, wir Ich schauen weiß mal. auch nicht, wie sie es booken wollen. Seien wir gespannt. Es ist immerhin nicht evil geworden. Genau, ja, das da halt auch kommen, das war doch der weltbeste Heavyweight Champion von New Japan, den die je hatten, ne? Ich habe das Match gespult. Ich habe das Match wirklich nicht. Es war nicht meins. Ja, Nee, ich nee, frage nee. mich auch, warum sie den damals echt zum Champion gemacht haben. Weil er over ist in New Japan. Egal, aber das ist ein völlig anderes Thema. Wir haben noch ein paar andere Championships, die wir besprechen müssen. Wir haben ja noch den International Title, von dem schon wieder niemand weiß, wer den jetzt hat. Weißt du es? Ad hoc? Doch, ja, Will Ospreay. Ja, ich verwechsel das nämlich jedes Mal, den Will International Ospreay, Continental. der aber den Titel nicht verteidigt, weißt du, du hast die Möglichkeit, hast einen Will Ospreay als Champion, könntest dem jetzt eine Storyline um diesen Titel geben, aber nee, der muss dann bei Forbidden Door um den World Title antreten, obwohl er als Brite, als Engländer eigentlich prädestiniert wäre, das große World Title Match bei All In im Wembley Stadion zu bekommen. Kommt vielleicht noch. Vielleicht ist das Ganze ein großer Swerve. Oh Damit, nee, Entschuldigung. Damit. Vielleicht kommt es doch noch. Also, ja, Will wäre der logischste Gewinner bei All In. Egal. ja, das auf jeden Fall, aber dann darfst du ihn nicht vorher gegen denselben Gegner schon verlieren lassen. Weißt Ja, aber das macht AEW halt so. Naja, AEW macht AEW-Booking-Dinge. Stimmt. Auf jeden Fall gab es da einiges bei Collision. Es gab da das Match Daniel Garcia gegen Nekomaroto. Also, die hätten eigentlich nur gesquasht. Das war kein richtiges Match. Und das hatten sich MJF und Will Ospreay angesehen. Und Renee Paquette hat hinterher bei versucht herauszufinden, was Ospreay über Garcia denkt. Der meinte aber, er habe nur sein Forbidden Door Match im Kopf und hatte dann auch hinterher die Titelverteidigung. Und zwar gegen Rey Fénix. Das gewann er natürlich mit seinem Hidden Blade nach einer Viertelstunde. Das war ein wahnsinnig gutes Match. Sehr auf dem Boden. Naja, also, hallo, Will Ospreay gegen Rey Phoenix, muss man noch mehr sagen? Ja, aber es war sehr, sehr. Naja, Es war langsamer, als ich. Also, ich fand es wirklich gut, aber es war viel langsamer, als ich vermutet hätte. da merkst du, die beiden können auch anders, wenn sie wollen und dürfen. Ja? Also, Will Ospreay ist ja für viele der beste Wrestler aktuell, den es auf dem Planeten gibt. Naja, und Rey Phoenix ist ja auch über jeden Zweifel erhaben. Und da merkt man, der hat halt auch außerhalb des High-Flying Lucha Libre seine Qualitäten. Da kann auch mal so ein Match worken und dabei gut aussehen. Warte mal, ich hatte vorhin gesagt Collision. Nein, nein, das war alles bei Dynamite. Entschuldigung. Ich habe Genau. gerade in den Kopf gekommen, dass ich Genau. irgendwie Quatsch. Nee, das war das Nanny-Event von Dynamite. Genau, danach kam ja das große Face-Off. Ja, das war ja auch noch spannend. Swerve kam ja nach dem Match und nannte dann Ospreay ein kleines Kind, der die Welt auf seinen Schultern nicht tragen kann. Gab dann noch so ein Mini. Das ist kein Brawl. Es gab ein Schubserle, bei dem Ospreay sich die AEW World Championship schnappen konnte und sich beide Gürtel über die Schultern schwang. Strickland entriss ihm aber relativ schnell den Titel und sagte, dass ihn die Freundschaft davon abhalte, Ospreay ganz kalt zu machen. Ja. Das war aber ein schönes Ende. Also ich fand zum einen, das war ein perfektes Main Event und zum anderen war das einfach ein sehr, sehr gutes Visual am Ende, weil es nochmal Forbidden Door gehypt hat und man einfach die Spannung, das Gebitzel zwischen den beiden gesehen. Genau, ihr könnt das übrigens als Bild, als unser Hintergrundbild bei YouTube sehen. Na, also da habe ich genau diesen Moment, wo Will so mit den beiden Gürteln über der Schulter schelmisch in die Kamera schaut und im Hintergrund sieht man dann Swerve und hier Prinz Nana stehen. Na, also schon bedeutungsschwangeres Bild. Ja, also der. Das, es ist halt die Frage, geben Sie den Titelwechsel schon bei dem Event oder wie lösen Sie es auf, dass man es bis All-In dann noch hot hält? Ich sehe keinen Titelwechsel gar nicht. Aber du kannst Will Ospreay in seiner Position noch nicht sauber verlieren lassen. So, Timeout? why dann nochmal in Wembley? Ja, deswegen. Ja, warum soll er dann nochmal würdig Nee, sein ich in meine nicht Wembley? clean verlieren. Ich meine einfach nur, dass 1, 2, 3. Dass es ein Ne, Draw wird. Warum nicht? das ist, Das wäre, ist kein Titelwechsel. ja. Also ich sage, eine saubere Niederlage, Nein, das glaube ich auch das nicht. wäre das Dümmste, was sie machen könnten. Alles andere kann man irgendwie dann noch so verargumentieren, dass man es dann bis zum nächsten großen Event dann noch weiter ziehen kann. Deswegen Time Limit Draw. Das sehe ich Ja, echt mal am schauen. wahrscheinlichsten. Aber ich kann es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich da bei gedacht wird. Aber ich finde es trotzdem spannend und ich freue mich wahnsinnig auf das Match, weil das wird cool. Auf jeden Fall. Also von den reinen Match-Ansetzungen, wer gegen wen, da kann man bei AEW, bei Pay-Per-Views meist nichts gegen sagen. Nur das, was dahinter steht, was die Würze, die Storyline dahinter, das ist manchmal halt das Problematische an der Sache. Das stimmt. Apropos Würze und dahinter, wir haben noch die drei spannendsten Storylines offen. Die habe ich ans Ende gepackt. Ich dachte, damit man sich nochmal richtig, dass man nochmal richtig gepusht wird hier. Und Oh. zwar Deonna Purrazzo gegen Thunder We Rosa. get spicy. Ja, da eher nicht so. Die federt einfach so null hier. Es gab ja das No-DQ-Match bei Collision, das Deonna Purrazzo gewinnen konnte durch einen Schlag mit einer Kamera gegen Thunder Rosa, die dann K.O. war. Also das Match an sich war echt gut, aber die Feder hatte halt null Heat und das Ende war irgendwie auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, was wäre schief gegangen, dachte da erst an eine Verletzung, aber ich habe nichts mehr gehört, also war es wohl richtig so. Aber auf jeden Fall, boah, nee, irgendwie ist Also, es das nicht. ganz ehrlich, Deonna Purrazzo gewinnt konsequent die entscheidenden Matches in dieser Fehde. Und es ist Thunder Rosa, die die ganze Zeit weiter rumjammert, meckert und so. Und Deonna eigentlich sagt: Ey, was denn? Ich habe dich schon so oft besiegt. Ey, lass mich einfach in Ruhe. Na, ich will mich mit anderen Dingen als mit dir beschäftigen. Also irgendwie ich weiß auch gar nicht, wer von den beiden da jetzt die Heel-Rolle einnehmen soll und wer die Face-Rolle. Also, eigentlich wäre ja Thunder Face und Diana der Heel, aber irgendwie für mich gefühlt benehmen sie sich genau umgekehrt im Naja, Moment. aber das erste Match hat Thunder Rosa ja gewonnen, das Rampage-Match. Das zweite Match bei Double or Nothing hat ja Deonna Purrazzo gewonnen und das war jetzt eigentlich das Rubber-Match und das hat wieder Deonna gewonnen. Hoffentlich ist es dann damit auch vorbei. Weiß ich nicht, weil es ja KO war. Nicht, dass sie dann sagen. Ja, ich will es auch nicht. Ich hoffe auch, dass die beiden getrennte Wege gehen. Ich bin sehr genervt und ich habe nicht das Gefühl, dass die Fehde einer von beiden irgendwas Gutes getan hat. Oder Toni kommt auf den Trichter und macht die The Bar Storyline von WWE nach und die beiden werden nachher ein Tag Team und er führt nur für sie die AEW Women's Tag Team Titel ein, weil wir haben ja noch nicht genug Gürtel. Hörst du die Grillen zirpen? Ja. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ne? Das, Ja. ja, am besten noch die Women's Tag Title und dann wollen wir noch einen Intergender-Titel haben, ne? Ja, der ist ja sehr angedacht. Das Ja. ist ja schon als Gerücht durch die Dirt Sheets gegangen. Ja, schöne Scheiße. Nee, danke, muss nicht sein. Wir haben noch ein, ja. Weißt du, deshalb hatte ich ja eigentlich gehofft, dass wir aus Will gegen 12 irgendwie ein Double-Title-Match machen und den International-Titel einstampfen. Genauso wie wir es damals eigentlich gehofft haben, dass sie bei dem Unification-Match der Trios-Titel mit den ROH-Six-Man-Tag-Titeln nein, jetzt läuft die Bang Bang Gang mit 9 Gürteln pro Mann oder ja, 9 Gürteln insgesamt rum. Oh, nein, ey, Gürtelmania. Apropos Gang Gang, Bang. Gang Gang Bang. Das hört Oh sich Gott. jetzt auf Gang. so viele Arten Ja. falsch an. Okay, wieder sag du's, dann sag ich, wenn ich an. Bang, Bang, Gang. Okay, danke. Gang House of Black. Ich hab's. Genau. Das ist es ja auch eine Storyline. Da gab es ja ein Eliminator-Match, da gab es Backstage bei Dynamite. Das Promo von der Gang, ich nenne sie einfach die Gang. Und sie macht sich über das House of Black lustig und forderten sie eben zu dem Match bei Collision raus, das war bei Dynamite und das gab es dann bei. Nein, das Match bei. Das war bei Dynamite und sie haben sie zu einem Match bei Collision herausgefordert. Und das konnten tatsächlich House of Black, bestehend aus Malakai Black, Brody King und Buddy Murphys, für sich gewinnen. Das war auch tatsächlich nicht die Beteiligung von Jay White, sondern Juice Robinson, Austin Gunn und Colton Gunn. Also, ja. Was war das Spannendste? Das Spannendste war, dass Buddy Matthews sich anscheinend am Knie verletzte. Ich habe das echt gekauft. Ich dachte, der wäre wirklich verletzt. Er wurde auch in den Backstage-Bereich gebracht, aber nach dem Match stellte sich heraus, dass das wohl nicht so ist, außer sie haben sehr, sehr schnell gedacht, aber das erzähle ich später bei der nächsten tollen Storyline. Was hier ganz spannend ist, am Ende des Matches war Pac eigentlich der entscheidende Faktor, weil der Juice Robinson vom Seil schubste. Auch ein bisschen ein, ja, etwas schwierig, aber House of Black haben jetzt auf jeden Fall einen Title Shot auf die sehr interessanten und total Titel, die am meisten over sind, die Trios Championship. Ja. Das, was mich jetzt am meisten interessiert, ist die Frage, ist die Bang Bang Gang noch der Bullet Club Gold oder jetzt nur noch die Bang Bang Gang? Und kann jetzt Jay White endlich Singles-Matches worken und da sein Talent zeigen, weil Juice Robinson jetzt wieder da ist und er nicht mehr mit den anderen beiden Kasspender rumtanzen muss? Keine Ahnung, wir hatten uns ja letzte Woche auch schon gefragt, ob es jetzt die Freebird Rule ist, weil jetzt in dem Eliminator Match war ja Jay White nicht dabei. Gut, es war jetzt kein Title Match, aber daraus sollte ja ein Title Match resultieren. Und bei Eliminator Matches sollten ja schon die Champions dabei sein. Also klingt es, riecht es nach Freebird Rule, oder? Ja, definitiv. Und es wäre schön, wenn es endlich mal wieder so käme, dass bei so einer Gruppierung endlich mal auch wieder die Freebird Rule thematisiert wird. Na? Na, auf jeden Fall würde das Jay White helfen, weil er dann nicht mehr mit dabei sein müsste. Die drei können ja da Tag Team und Trios-Titel machen und Jay White, das ist nun mal der größte Star der Gruppierung, der Main-Event-Potenzial hat, der Einzeltitel sich holen sollte. Ja, und der war jetzt die ganze Zeit in dieser Trios-Geschichte gefangen und hoffen wir mal, dass durch die Rückkehr von Juice Robinson er da jetzt befreit ist und für die Bang Bang Gang dann wieder Einzelgold holen kann. Oh, er als Gegner für Will Ospreay, wenn der Champ ist. Yes! Okay, dann die wichtigste Storyline. Nein. Die Collision-Ausgabe war ja eigentlich das One-Year-Anniversary. Hat sich für mich nicht ganz so angefühlt, außer Christian Cage, der hat es tatsächlich zu was Special gemacht. Patriarchy habe ich jetzt auch quasi als Storyline getaggt. Christian meinte bei der Eröffnung von Collision ja, er habe sie genau vor einem Jahr quasi ins Leben gerufen. Das fand ich sehr schön. Später gab es dann ein In-Ring-Segment mit der ganzen Patriarchy, also auch Killswitch, Mama Wayne und Nick Wayne im Ring, wo, das fand ich hart, Cage sprach über den Tod von Nick Waynes leiblichem Vater Buddy Wayne. Er meinte, dass der Tod von Nicks Vater eigentlich das Beste ist, was ihm hätte passieren können, da es Nick zu ihm, also zu Christian Cage, geführt hat. Daraufhin gab Nick ihm dann eine spannende Vatertagskarte, ja, und Killswitch schenkte ihm ein Gemälde von Cage, das er selbst gemalt hatte. Das fand Christian aber doof. Stattdessen hat er sich an der Karte aufgegeilt. Ja, Killswitch wirkte dann irgendwie geknickt, gab übrigens netterweise Luchasaurus-Chance, wollte dann abhauen, musste dann aber leider zu Cages Ankündigung kommen. Und zwar, es gebe alternatives Filmmaterial von seinem World-Title-Match bei Double or Nothing, das zeigen würde, dass seine Schultern beim Pin oben waren. Das Material hat er natürlich nicht gezeigt, aber er, wie auch immer der Gedankengang zustande kam. Vielleicht hast du es verstanden. Er meinte, der Rise der Patriarchie würde über den Gewinn der Trios Championship gewinnen. Warum? Also ich meine, wäre der Owen Hart Cup nicht so der direktere Weg? Ne? AEW macht AEW Booking-Dinge. Ich verstehe es wirklich nicht. Nee, also mal ganz ehrlich, es wäre logisch, dass da halt über den Owen Hart Cup zu gehen. Aber wen willst du da dann reinsetzen? Na, Weil Cage. naja, er hat aber gerade erst ein World Title Match verloren. Also Nee. du solltest dann auch vielleicht mal neue Gesichter reinbringen, die sich, oder zumindest solche, die nicht gerade erst gelost haben gegen den Champion, da reinbringen und die versuchen, sich ein Titelmatch zu verdienen und nicht den letzten, den Swerve dann besiegt hat. Na, also man könnte es ja so sagen, dass er jetzt hier, dass er halt Killswitch nominiert und sagt, ey, hier pass auf, beweis dich, na, und wenn du das Turnier nicht gewinnst, bist du raus. Zum Beispiel. Und dann könnte man das auch endlich, weil das wird ja jetzt durch solche Sachen auch leicht angeteased, dass man dann vielleicht auch die Loslösung von einem Killswitch oder vielleicht dann wieder Luchasaurus von der Patriarchy dann endlich bringt. Weil ich weiß nicht, der kommt mir da so verloren drin vor. Ja klar, das soll er ja auch sein. Aber nee, der Tease ist ja, dass Killswitch irgendwann gegen Christian Cage turnt. Nee, ich meinte auch damit einfach nur, es muss ja irgendwie logisch erklärt sein, warum Christian Cage nicht versucht, die Elite zu überzeugen, im Owen Hart Cup zu sein. Also aus seiner Perspektive meinte ich das, nicht aus der Booking-Perspektive. Warum versucht er nicht da irgendwie Naja, reinzukommen? nee, du, da hast du auch wieder recht. Dass er ist der Patriarch, ne? Und dann stünde ihm auch die größte Chance zu. Da von der Seite wäre es schon logisch. Naja, vielleicht packst du ihn mit ins Turnier und Killswitch kostet ihm dann durch eine Unachtsamkeit irgendwie die Nee, Titelchance ich oder finde so. ja nicht, dass er im Cup drin sein sollte. Es geht nur darum, dass er es irgendwie logisch begründen sollte, warum er jetzt einfach mal denkt, wenn sie die Trios-Title gewinnen, sind sie auf einmal der Shit. AEW Booking und Logik? Ja, ab und an schon. Ja, Auf aber jeden dann nur Fall. aus Versehen. Auf jeden Fall scheint es jetzt wirklich der Fall zu sein, weil nach dem Match von House of Black gegen die Bang Bang Gang gratulierte er dem House of Black und meinte, dass sie gar kein Trio mehr wären. Und da gab es diesen Kameraschwenk auf den ausgenockten Buddy Matthews, der wohl ein Concerto kassiert hatte. Das war nach dem Main Event. Die haben ihre Gegner schon ausgeschaltet. Das heißt, sie wollen die nächsten Gegner für die Bam Bam Gang sein. Ja. Ich wär, davon abgesehen, das ist irgendwie ein sehr stranges Ende. Also entweder Buddy Matthews hat sich wirklich verletzt und das war das beste Cover-up aller Zeiten. Glaube ich aber irgendwie nicht. Oder, keine Ahnung, so ganz verstehe ich es nicht. Und irgendwann gibt es dann in den Social Medias ein Foto, Ria mit Arm in der Schlinge und Buddy mit Gips am Fuß, wie sie zu Hause sitzen und gemeinsam irgendwas im Fernsehen gucken. Ja. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall die letzte große Storyline. Gab nur noch so kleine Sachen. Also wir hatten bei Rampage halt noch eben ein Match Cage of Agony, die gegen Dudes gewonnen haben. Dann Shota Umino gegen Rocky Romero, das hatten wir schon angesprochen. Und Satnam Singh konnte gegen Rosario Grillo gewinnen. Aber viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles angesprochen. Innerhalb der Storylines. Auch wenn ich zwischendurch Dynamite und Collision durcheinander gebracht habe. Aber ich habe auch alles ein bisschen querfeldein geguckt. Ein sehr großer Abstand. Ich habe Collision heute ehrlich gesagt noch gesehen. Und Dynamite hatte ich schon direkt am Donnerstag gesehen. Ja, es war ja auch sehr viel los dieses Wochenende. Ne? Man hatte ja auch noch Clash at the Castle mit bei, was man vielleicht geschaut hat. Und für Ich mich hab's dann, gesehen, du glaubst es kaum. Ich habe ja, seit ich habe. langer, langer Zeit mal ein WWE-Pay-Per-View gesehen. Und ich bin echt gespannt, um mal hier out of the box zu sprechen, wie die Stimmung beim Bash in Berlin sein wird. Also die Franzosen und die Schotten haben die Messlatte für die deutschen Fans schon echt hochgelegt. Naja, gut, die Schotten sind sowieso krass einfach. Ja, die Briten haben eh ein Rad ab im positiven Sinne, was das Ja, beim Wrestling, das ist angeht. Ne? so cool. Ja, Wie die genau. da abgegangen sind, das war schon nice. Ja, und dann gab es ja bei TNA noch Against All Odds. Das war auch interessant. Ja, mal viel Wrestling, wenig zeigen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, vielleicht noch mal ganz kurz die Forbidden Door Card, was schon steht. Ich denke mal, die richtige Preview wird es nächste Woche geben. Wir haben schon relativ viel feststehen. Wir haben Swerve Strickland gegen Will Ospreay, das Championship-Match. Wir haben das TNT Championship-Dingens, Sind Ladder-Match. da schon alle Teilnehmer fest? Nee, da haben wir Takeshita, Briscoe und Jack Perry. Okay. Und warte mal. Bin ich jetzt völlig blöd? Also von den dreien würde ich dann am ehesten Takeshita vermuten. Nee, warte, wer hat doch gerade erst den Sieger? Dante Martel ist ja noch mit dabei. Ja, dann ist klar, dass Mark Briscoe und Dante Martin nicht TNT-Champion Ja, werden. der Jack Perry, das wissen wir alle, dass der gewinnt. Nur ein bisschen Ja, schade um oder für, Takeshita. also ich würde Takeshita ja jetzt nicht völlig rausnehmen. Ja, aber es ist schon sehr eindeutig eigentlich, dass Jack Perry das gewinnen sollte. Und dann kam Sammy Guevara zurück und sagte, ich will mein Gold. Ja. Okay, dann haben wir da das TBS Championship und New Japan Strong Women's Championship, das Title gegen Title, Mercedes Moné gegen Stephanie Vaquer. Dann haben wir noch Toni Storm gegen Mina Shirakawa, World Championship Match, dann den IWGP World Heavyweight Championship, Jon Moxley gegen Tetsuya Naito. Noch das Singles Match, Zack Sabre Jr. gegen Orange Cassidy und das war's auch schon. Ja, letzteres finde ich auch so plötzlich irgendwie völlig aus out of the box. Ne? Ja, aber cool. Ja, das davon auch, aber ein bisschen Aufbau hätten sie dem auch gönnen können. Na, Zack macht Zack-Dinge, alles gut. Okay. Na, wir werden sehen. Dann haben wir noch einige Ankündigungen für Dynamite die Woche. Das ist MJF gegen Rouge. Da haben wir uns ja schon positioniert. Und das Tag Team Title Eliminator Match Young Bucks gegen Acclaimed. Eigentlich müsste das Acclaimed gewinnen. Weil danach sind sie begraben, wenn sie das jetzt nicht gewinnen. Ja, ist ja ein Title Eliminator, ne? Vielleicht gibt es dann ein Titelmatch bei Forbidden Door. Ja, schwierig. Aber Young Ne? Bucks verlieren. Andererseits, doch, die Young Bucks kannst du schon verlieren lassen. So dramatisch ist es nicht. Weißt du, dann machst du das so, dann gewinnen Acclaimed das Titelmatch. Und damit das schön vor Forbidden Door ist, dürfen für New Japan da noch Bishamon mit dran und irgendein CMLL Tag Team kriegst du auch noch mit dran und dann gibt es einen schönen Four-Way. Und am Ende verteidigen die Bucks. Ich habe nicht gesagt, dass es gut sein muss. Ja, ich verstehe es schon, aber nee, glaube ich nicht. Ich verstehe aber auch nicht, wie es gedacht ist. Aber das Problem ist, Acclaimed sind halt auch einfach nicht over. Nicht mehr so over. Sie sind schon over, aber nicht mehr so over. Vielleicht hilft es dann. Ich hätte sie echt hier geturnt. Ja, aber du brauchst auch mal ein Face-Tag-Team. Ja, aber Weil Heel Tag Teams sind cooler. das Problem ist, FDA fallen auch aus, weil Dex Harwood verletzt ist. Ne? Und zumindest ist ja jetzt die Knarre im Autoverkehr-Geschichte von Cash Wheeler vorbei. Das scheint ja wohl eingestellt worden zu sein, wenn ich das recht verstanden habe. Ne? Aber du brauchst auch ein aufgebautes Top Face Tag Team, weil nur Heels, das ist auch nicht das Wahre. Ja, schwierig. Ich weiß es nicht, wie sie es machen wollen, aber sie können die auf jeden Fall nicht einfach so begraben. Ach so, dann gibt es natürlich noch das Title Eliminator Match Okada gegen Whoever. Also ich glaube auch, dass das die Woche dann stattfinden wird. Und angesetzt ist noch ein Eight-Man Tag, und zwar Roderick Strong mit der Don Callis Family und Zack Sabre Jr. gegen Dante Martin, Kyle O'Reilly, Mark Briscoe und Orange Cassidy. Ja. Ja, wird nicht so spannend. Also, ja. Aber Rouge gegen MJF wird krass gut. Das auf jeden Fall. Und ich hoffe, vielleicht machen sie es da ja auch, dass sie kein klares Ende bringen. Na, und dann vielleicht doch das große, vielleicht dann noch irgendwie bei Forbidden Door auf die Karte packen. Na, vielleicht, weil MJF am Ende wie der sichere Sieger aussieht und dann entweder die La Facción Ingobernable eingreift oder irgendwelche CMLL-Dudes Rouge helfen und, ne, und daraus dann irgendwas für die Pay-Per-View-Card aufgebaut wird. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, egal welches Szenario, ich bin nur so halbwegs damit zufrieden. Alles, Ja. das wirkt alles wie ein Pflaster und nicht Ja, wie nu. gut erzählt. Das, ja, wie gesagt, AEW macht AEW-Booking-Dinger. Ja, aber es ist ja nicht nur schlecht, aber es ist irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen in vielen Sachen der Funk drin. Eben. Also. Ja, und dann haben wir noch bei Collision nächste Woche, also diese Woche, Private Party gegen den Learning Tree. Das wird auch ganz spannend. Das war auch eigentlich alles, auf das man sich die Woche so freuen kann. Juhu. Also MJF gegen Rouge bisher. Es kommt bestimmt noch Ja. einiges dazu. Na, wir sind gespannt. Ja, das war's zumindest bei den Matches und Stories alles. Hast du da irgendwie noch was? Nö, nö. Ich glaube, da haben wir soweit alles gut abgedeckt. Dann will ich nur ein paar Grüße rausbringen für die lieben Kommentatoren im Board. Mal wieder Rivera, Patiriko, mich hier und Vegeta und DDP81. Wie immer, danke, dass ihr so viel schreibt. Wir lesen das hier auch alles. Und da sind auch immer wieder spannende Diskussionen, die ich auch ganz gerne mit hier reinnehme. Merkt ihr ja. Und dann habe ich keinen einzigen Themenpunkt mehr. Ja, Hab nichts mehr zu sagen, kommt auch selten vor. in einem anderen Wrestling-Podcast schließt man dann so ab, darf ich Ihnen das Tschüss anbieten? Ah, nee, das ist zu höflich. Ich sage jetzt einfach Tschüss, überlasse dir einfach mal nonchalant das letzte Wort. Also, ich sage das, was ich immer sage. Bleibt gesund, macht's gut, ciao. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Freut mich, dass ich auch mal wieder dabei war. Und wir gucken mal, wie sich Forbidden Door dann entwickelt. Der Pay-Per-View an sich, Matches wären geil. Ob die Stories logisch sind, wir schauen mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Deutschland wird Europameister. Tschüss.